fange jetzt einfach mal, gehen wir mal so rum. Fangen wir bei der Dame an. Einfach kurz sagen Name und dann auch direkt sagen, was man, also welche Funktion man jetzt dann hat und was, welche Rolle man in der Partei hat, dass man dann auch weiß, wer von uns die Abgeordneten sind. So, mein Name ist Jana Barbara Wisniewska. Ich bin eine von den gewählten jetzt in der VV-Verordneten. Und ich komme ursprünglich aus Polen, bin seit 2009 deutscher Staatsbürger und Mitglied der Piratenpartei. Was soll ich dann, was möchtet ihr dann wissen? Okay. Ja, das reicht doch erstmal, ne? So lange. Ich bin Martina Richards und auch wiedergewählte Abgeordnete des Abgeordnetenhauses, war dort bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Wir wählen ja auch neu, also weiß man nicht, wie es weitergeht, bin die europapolitische Sprecherin. Und im Bezirksvorstand der Linken von Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, ich bin Claudia Richter, bin auch in die BVV gewählt, war auch in der letzten Wahlperiode in der BVV, war die haushaltspolitische Sprecherin und bis bald das Neuwählen in die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Ja, mein Name ist Gunter Gissen-Schüssler, ich bin also auch jetzt wiedergewählt worden in die BVV und bin auch zurzeit noch Fraktionsvorsitzender der Linken in der BVV für das Kreuzberg. Felix Just, ich gehöre auch zu den BVV-Piraten. Ja, ich bin der Schlimper. Ich bin auch in die BVV gewählt, war bisher nicht in der BVV, weil die Bezirksstadtrat für Gesundheit, Soziales und Beschäftigung. Ich bin Otto Ritter, momentan in die Öffentlichkeit. Ich bin in der Öffentlichkeit. Ich bin die Bezirksvorsitzende der Linken und sitze ansonsten im Bundestag. Jo, ich bin Ralf Gerlich, auch Pirat, auch eine neue in die BVV gewählt. Ja. Jo. Und weiter. Ja, genauso wie ich auch jetzt in der BVV dabei, Jessica Zinn. Ich bin Malte Kaffenberger, ich bin Basispirat und sitze hier nur, um zuzuhören. Ja, ich bin André Kütting, ich bin Basis- und Programmpirat. Johanna Neiwald, ich bin im Bezirksvorstand, aber nicht in der BVV. Ich bin Mike Herz und auch in der BVV. Okay, also wer sagt, also wir würden das auch gerne dokumentieren. Das war wahrscheinlich schon mitgerechnet worden. Und das aufzeichnen soweit. Wenn das absolut nicht okay ist, dann können wir uns natürlich. Aber das ist halt. Ist okay. Du auch in das Stream stehen. Nee. Also wir haben auch ein Fest, wo wir das festhalten, das können wir dann auch machen. Also das können wir natürlich auch. Jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Also ich bin, wie sieht es aus, wie die Ausgangssituation? Das wäre, hat da schon jemand direkt ein Eingangsstatement vielleicht? Meine Frage ist, ob ihr seid stärker gewählt als wir? Ihr seid die Einlader? Und wir an der Stelle anfangen wollen? Ich rede jetzt sozusagen ja, das Angebot. Das ist ja so Angebot. Wie war denn der Hashtag jetzt? Linke, Hashtag Linke, Hashtag Piraten, Hashtag BVV. Okay, gut. Ja, machen wir ganz unkompliziert. Nein. Okay, also möchte einer von den BVV, also von den BVV-Piraten, da was eingangs zu sagen, oder? Ich möchte, also das, die Frage ist ja jetzt, wir haben natürlich die Situation, dass uns natürlich jetzt diese Stadtratsposition eigentlich vom Gewählten her zufallen würde, die das aber nicht mehr, auch in der Situation nicht so erfüllen können. Und die Frage ist jetzt halt, wie man da quasi miteinander, also wie man da vielleicht eine Lösung findet. Dass man also die Wählerwillen abbildet und gleichzeitig aber auch eben einen Weg findet, dass quasi. Ja, einen Kompromiss vielleicht finde, dass man nicht vergisst, dass wir natürlich ein bisschen überrollt worden sind von unserem eigenen Erfolg, aber auf der anderen Seite natürlich jetzt die Situation ist, dass die rechtliche Situation sich natürlich zu unseren Ungunsten quasi verschoben hat. Beziehungsweise umgekehrt. Also die Landeswahlleitung hatte ja, soweit ich informiert bin, erstmal gesagt, dass der Stadtrat den Vorschlagsliste. Das Vorschlagsliste der linken Zufälle. Das ist mein letzter Stand. Wir haben da von Juristen Verschiedenes gehört. Also auch eine juristische Einschätzung. Es gibt ja noch 10 Juristen, 11 Meinungen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, muss man, also wie geht man da jetzt vor? Wenn man jetzt, also will man das jetzt irgendwie rechtlich ausfechten? Das war für uns eigentlich keine. Also da haben wir uns gedacht, okay, erstmal miteinander reden, bevor irgendwas in die Richtung passiert. Das ist ja nicht unbedingt sinnvoll, wenn man nicht zusammenarbeiten will, dass man sich dann direkt bekriegt. Oder meldet sich schon jemand auf die Liste? Vielleicht? Dass wir dann uns aneinander reden? Na, dann will ich nicht schreiben. Ja, solange wir nicht durcheinander reden, brauchen wir es, glaube ich, noch nicht, oder? Okay. Die Frage, kann man mir die Situation nochmal erklären? Das ist also ungefähr große Stimmung für die 498. Okay, also ich habe mit der Landesverwaltung gesprochen. Wer kann da jetzt eine Aussage zu tätigen? Also vielleicht können wir einfach mal so anfangen. Für uns ist relativ klar, ihr seid. Ich sage einfach mal ihr, weil okay. Wir nicht anfangen, die Idee jetzt einfach mal einfach vorschlagen. Dann würden wir, glaube ich, komisch finden. Okay. ihr seid stärker gewählt als wir. Das heißt, nach dem Wahlergebnis steht euch der Vorschlag recht zu. Wenn ihr das wahrnehmen wollt und könnt, mit der Besetzung der BVV-Mandate, es steht für uns völlig außer Frage, habt ihr das Vorschlagsrecht, das werden wir akzeptieren. Okay. Das war halt, wir hatten anderes gehört, deswegen waren wir schon beunruhigt. Nach dem Wahlergebnis, nach dem rechnerischen Wahlergebnis, steht euch das Vorschlagsrecht zu. Wenn ihr das wahrnehmen könnt und wollt, wir kommen gleich dazu, was das heißt. Steht uns auch die Frage, dass das Vorschlagsrecht wird akzeptiert. Die Frage von uns wäre eher, könnt ihr dieses Vorschlagsrecht wahrnehmen? Das Vorschlagsrecht, das im Umfang aus der Wahrnehmung ist abhängig von der Anzahl der BVV-Sitze in der Wahl. Das heißt, klar sozusagen, wenn ihr eure 8 Mandate wahrnehmt, eure 8 BVV-Mandate wahrnehmt, habt ihr das Vorschlagsrecht, dann ist das so. Also, dann macht ihr einen Vorschlag und der ist für uns akzeptiert. Also das Vorschlagsrecht habt ihr. Die Auskunft, die wir haben, ist, wie gesagt, dass es abhängig davon ist, wie viele Sitze wahrgenommen werden. Das heißt, wenn ihr die 8 Sitze nicht wahrnehmt, wurde das nach den Auskünften, die wir haben, Bezirkswahlleiter, Landeswahlleiter, wurde dieses Vorschlagsrecht an uns frei. Das ist sozusagen die rechtliche Grundlage. Das hat was mit den Auskünften zu tun. Deswegen ist für uns zuerst die Frage, weil sozusagen, wie gesagt, nehmen wir wahr, ist für uns abhängig Vorschlagsrecht. Müssen wir jetzt einfach mal sozusagen zurückgehen. Mir müssen wir sozusagen sagen, ob ihr sagt, ihr nehmt die 8 Sitze wahr oder ihr wisst es noch nicht, weiß ich nicht. Also hier bräuchte ich noch von euch eine Rückmeldung, nehmt ihr die Sitze wahr oder nicht wahr? Ganz kurz, da hinten war noch eine Frage, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ja, ihr könnt, also die Piraten können die BVV-Mandate nicht wahrnehmen, weil da einige Kandidaten noch gleichzeitig nach vorne ausgewählt worden sind. Ja. Also die auf der Liste für die BVV-Stadt, die sind jetzt Abgeordnete. Das hat sich entschieden gemacht. Das ist auf Posten. Nee, das ist nicht ganz richtig. Kann nicht entscheiden. Also die Entscheidung liegt bei den Piraten. Also sie sind erst dann abgeordnet, wenn sie sich entschieden haben, ins Abgeordnetenhaus zu gehen. Das ist ja erst am 27. Oktober der Fall. Okay. Aber ich meine, das anzunehmen, dass man doch lieber Posten als Abgeordneter hat, als wir bei der BVV, bringt noch ein bisschen mehr Geld. Also, sag mal, ihr müsst also eine Entscheidung treffen. Ihr müsst mal von ein paar Tagen zu stehen, was wir bekommen. Und wir alle bekommen in den nächsten Tagen einen Brief, die gewählt worden sind, vom Bezirkswahlleiter. Und in diesem Brief werden alle gefragt, ob sie also das Mandat in der BVV annehmen. Regelung ist die, man kann sagen, nein, ich nehme das Mandat nicht an. Man kann sagen, ja, ich nehme das Mandat an, oder man sagt überhaupt nichts. Wenn man überhaupt nichts sagt, dann nimmt der Bezirkswahlleiter an, dass das Mandat angenommen wird. Ja. Diejenigen aber, die also gleichzeitig die Möglichkeit haben, ins Abgeordnetenhaus zu ziehen, werden also gefragt, dass sie eine Entscheidung treffen müssen, ob sie sozusagen jetzt weiterhin als bis jetzt Verordnete in der bis jetzt Verordnetenversammlung arbeiten wollen oder ob sie also dann ihr Abgeordnetenhausmandat wahrnehmen wollen. Wenn sie erklären, dass sie ihr Abgeordnetenhausmandat wahrnehmen wollen, fallen sie sozusagen automatisch natürlich dann aus der BVV-Fraktion raus. Das heißt, die Frage ist natürlich die, und die werdet ihr bei euch natürlich dann diskutieren müssen, wenn er es nicht schon gemacht hat, dass also die drei, die in Frage kommen, jeweils also natürlich einzeln dann sagen müssen, jawohl, ich nehme das BVV-Mandat wahr, beziehungsweise nein, ich habe die Absicht, die Sachverordnung auszugehen und erkläre das dann also auch gegenüber dem Gesetzbearbeiter. Das ist die Situation, deswegen auch die Fragen, die wir jetzt stellen, weil man hört vieles in der Tat, ja, man muss auch vieles, aber es gibt ja irgendwie eine definitive Aussage, ob ihr also jetzt alle Achte sagt, jawohl, wir wollen, oder die drei sagen, oder auch zwei sagen, oder einer sagt, ist ja auch immer sehr unterschiedlich, wie man einfach Regierungsabgeordneten muss. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht unterschreiben für die drei, aber ich glaube, es ist auch schon ein deutliches Zeichen, dass nur noch zu fünf von unserer Fraktion hier sind und man durchaus davon ausgehen kann, dass wir Abgeordnetenhausmandat annehmen. Also alles andere würde uns, glaube ich, auch alle überraschen. Also wir gehen eher davon aus, dass wir zu fünf sind, als dass wir zu acht sind. So, und unter der Maßgabe oder unter der Situation, die da steht, ist die Frage, wie weiter. Wir haben ein Wahlergebnis, da steht ein Bürgerwille dahinter und wir haben eine Formalie, die das Ganze in eine andere Richtung bewegt, sage ich jetzt mal. Und da ist jetzt die Frage, ob man da einen gemeinsamen Weg finden kann, wie sich auf der einen Seite der Bürgerwille da wiederfindet, der dahinter steht, und auf der anderen Seite aber auch der Formalie Rechnung getragen wird. Und das ist ja dann eine Sache, wenn wir sagen, wir werden nur zu fünf da sitzen, wo der Ball dann eben zur Linken übergeht. Mhm. Ob ihr, bleiben wir bei dem hier, ob ihr strikt nach Formalie vorgehen wollt oder ob es da eine Bewegung in irgendeine Richtung gibt, dort kooperativ was zu machen, was in Richtung Wählerwille sich bewegt. Okay, bitte. Entschuldigung. Frage, um welchen Ball handelt es sich? Um einen Stadtratsposten? Vorschlagsrecht für einen Stadtratsposten. Für einen bestimmten oder kann das noch sonst einer sein? Wir müssen die Personalien noch klären. Ja, nee, das will ich ja nicht. Die Posten, was er überhaupt. Die Ressorts werden sowieso neu zugeschnitten werden und insofern ist das eher alles noch auszuhandeln. Also da wird sich sowieso einiges bewegen, aber es ist ja auch mal prinzipiell interessant zu sehen, ob man dort gemeinsam arbeitet und in eine bestimmte Richtung gemeinsam arbeitet oder ob da kein Weg in so eine Richtung geht und dass jeder für sich versucht, was da zu machen. Ich meine, Hintergrund muss der Frage, es gibt ja das Baustadtrat, was da für sein muss, das ist ein ziemlicher Abschlussposten überhaupt. Und wenn es darum geht, ja, war meine Frage eben, ne? Ob es zum Beispiel ums Bauamt geht. Ich denke mal, beide Fraktionen haben schon relativ konkrete Vorstellungen, wie sie sich den Idealfall vorstellen. Ja, und da sind auch Zuschnitte von Ressorts auch schon im Kopf drin. Aber das hat ja nur dann, das ist ja erstmal was, mit was man in die Verhandlungen reingeht, was man am Ende am liebsten würde haben wollen. Das ist aber nicht das, was in der Realität am Ende bei rauskommt. Und wie man zu einer Realität, die am Ende steht, kommt, das ist dann eben der Verhandlungsweg. Und den loten wir jetzt hier, denke ich mal, aus in dieser Runde. Also dafür sind wir da. Also Alina und dann Julia, bitte. Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagt ihr, ihr geht eher davon aus, dass ihr mit fünf Leuten in die BVV einzieht. Ja. Vor dem Hintergrund ist man halt, es war nur rein rechtlich. Ja, weil rechtlich würde das Vorschlagsrecht an die Linke fallen. Mhm. Naja, da gibt es auch Streitereien. Ja, okay, also ich sag mal, nach unseren bisherigen Erkenntnissen, Aussagen, sagen, Bezirkswahlleiter, Landeswahlleiter, whoever, da sozusagen rein rechtlich stehen wir zum Trockenstapel, würde das Vorschlagsrecht in die Linke fallen, in diesem Fall. Sind wir natürlich bereit, durchaus Vorschläge zu unterbreiten, was wir uns vorstellen könnten, haben aber zumindest, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich euren Blog richtig gelesen habe, habt ihr auch Vorschläge. Da muss man jetzt einfach mal hören, sozusagen, wenn wir einen Vorschlag unterbreiten, ob ihr sagt, Pfand oder ob ihr sagt, das und wie auch immer. Und wir wären natürlich auch durchaus gespannt zu hören, was eure Vorschläge sind. Also ich würde an der Stelle eigentlich tatsächlich auch über, also würde ich sagen, Vorschlag, ich meine das natürlich auch noch an die Entscheidung der Abgeordneten, also der Verordneten selber. Aber ich würde tatsächlich auch mir wünschen, dass es vielleicht auch inhaltliche Auseinandersetzungen gibt, also welche Ressorts stellt man sich vor, weil unsere Themen sind natürlich sehr stark, Transparenz ist die eine Sache, aber das zieht sich ja nicht alles. Ja? Aber uns geht es natürlich sehr stark auch um Bürgerbeteiligung, um den Bürgerhaushalt. Das sind Themen, die uns wichtig sind, die wir vorantreiben wollen. Und da ist es natürlich wichtig, auch also zu gucken, inwiefern das auch da die Bereitschaft ist, mitzutragen, inwiefern man da vielleicht eine Personalie findet, die jetzt mal unabhängig davon, welches Partei, unabhängig davon, was das für eine Person ist, die diese Ziele, auf die man sich vielleicht einigen kann, auch voranbringen kann und auch dann wirklich gute Arbeit in dem Bereich machen kann. Das wäre für mich wichtig, dass das auch nochmal klar wird, also dass man wirklich darüber spricht, was für Möglichkeiten gibt es, inhaltlich auch voranzukommen und Friedrichshain Kreuzberg zum Beispiel im Bereich Bürgerhaushalt, im Bereich Bürgerbeteiligung auch vielleicht ein Leuchtturmprojekt zu machen, ja, wo man einfach sagt, wir haben hier die Chance, wir haben eine sehr vitale Bevölkerung, eine sehr engagierte Bevölkerung, die das sehr gut aufnehmen würde, die das sehr gut aufgreifen würde. Und das wäre für mich wichtig, dass das dann wirklich auch im Mittelpunkt steht. Okay, Felix und dann. Also ich wollte nur sagen, das Wichtige ist, dass man nicht ganz vergisst, dass wir zwei hier fünf irgendwie alle schön mit euch diskutieren und uns schön absprechen können. Wir müssen das irgendwie noch den ganzen Friedrichshain Kreuzberger Piraten quasi dann zum Schluss verkaufen, weil die dürfen mitreden. Die müssen im Endeffekt alles klar. Dann sind wir ja auch in kleinen Level. Ich wusste gut nicht, ob das sozusagen klar ist. Wir fünf können sich entscheiden. Wir müssen irgendwie einen vernünftigen Vorschlag erarbeiten, den unsere Friedrichshainer annehmen. Also ich kann das jetzt nur noch mal bestätigen, auch bei uns ist es so, dass selbstverständlich wir zwar jetzt hier zu sechs sind, als Verhandlungsdelegation, die einen Bezirksvorstand bestimmt hat, wir aber selbstverständlich auch sozusagen natürlich zurück in den Bezirksvorstand, zurück in unsere Basis müssen und das dort auch abwählen lassen müssen oder kritisieren müssen oder wie auch immer. Also das können wir jetzt mal sozusagen, glaube ich, für beide Seiten feststellen, dass jeweils sozusagen die Basis zurückgebracht werden muss. Ich will nur noch einen kurzen Punkt sagen, weil es gut ist. Du ja gerade Bürgerhaushalt und so weiter und so fort angesprochen hat. Ich kann es mal für mich sagen, ich habe mir selbstverständlich angeguckt, was eure Bezirksthemen sind. Würde da sagen, dass es eine große Übereinstimmung geht, will aber auch nochmal darauf hinweisen, über die Bezirksamtsstruktur können weder wir hier entscheiden, sondern da gibt es einfach sozusagen nochmal, ihr habt es wahrscheinlich auch gelesen, weil wir haben einen Blog, dass wir uns auf dem grünen G treffen und so weiter und so fort. Das können wir eh nicht allein entscheiden. Wir treffen uns auch morgen mit den Grünen. Also sozusagen einfach nur, sozusagen, dass man da nochmal sagt, also ich kann jetzt sozusagen für mich sagen, was ich da gelesen habe, weitestgehend kann man nochmal gucken, große Übereinstimmung. Die Frage ist einfach sozusagen wirklich, so kurz am Zuschnitt würde ich jetzt ungern diskutieren, weil, wie gesagt, glaube ich, dass das und vielleicht ein bisschen zu früh ist, sondern wirklich sozusagen nochmal die Debatte, dass wir könnten Angebote unterbreiten. Ich gehe davon aus, ihr könnt auch Angebote unterbreiten und da müssten wir dann einfach, wenn die Angebote auf dem Tisch sind, weiter gucken. Und jetzt noch, wie es auch beschrieben wurde, weil es eben hieß, wir lassen das in der Basis absegnen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also nicht so, als würden wir hier in Schlüsselfällen, die mehr abgesegnet werden. sondern wir machen 3-4 Vorschläge vielleicht auch nur einen, wer auch immer. Und dann kommt aus der Basis mal andere Vorschläge, dann ist abgestimmt, die Basis entscheidet das und nicht segnet das ab. Ich nur klarstellen. Ich will mal was sagen zu der Frage Bürgerhaushalt und Bürgerbeteiligung, also die ja gerade angesprochen worden ist. Ich glaube, wir haben in der Fraktion, ich bin ja jetzt nun seit knapp 5 Jahren Fraktionsvorsitzender in der Fraktion, wir haben also in den letzten 5 Jahren die Frage Bürgerhaushalt und auch die Frage Bürgerbeteiligung versucht, relativ weit nach vorne zu bringen. Wir haben also dann auch mit dafür gesorgt, dass auch ein entsprechender Ausschuss in der BVV eingerichtet worden ist, der also auch heißt Bürgerschaftliches Engagement. Wir haben das also auch nochmal jetzt für euch zur Information, in der Tat einen Konflikt mit den Grünen. Die Frage Bürgerhaushalt und Bürgerbeteiligung ist angesiedelt beim Bezirksbürgermeister, bei Frank Schulz. Und unser Eindruck war der, dass also unsere Forderung, eine ganz wichtige und zentrale Forderung nach einem Bürgerhaushalt, vom Bezirksbürgermeister, sagen wir mal, nicht in der Form weiter verfolgt worden ist, wie wir uns das gewünscht haben. Da hat es Auseinandersetzungen gegeben, obwohl wir das vielleicht nicht bekommen, weil wir seit 5 Jahren eine Kooperationsvereinbarung haben mit den Grünen und so eine Art Koalition, aber eben so eine Art, die stehen auch gegeneinander, das unterscheidet sich von einer normalen Koalition. Aber ich denke, dass die Frage Bürgerbeteiligung und Bürgerhaushalt, das hat Hanni gerade ja angesprochen, für uns in der Vergangenheit eine zentrale Forderung war, wo wir auch einiges unternommen haben, um die umzusetzen. Und das natürlich aber auch eine Frage sein wird, die für uns in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal unser bis jetzt Wahlprogramm euch angeguckt habt. Ich habe ja hier nochmal so 3 Exemplare mitgebracht. Da könnt ihr natürlich nochmal dann sozusagen im Detail nochmal nachlesen. Das ist umfangreicher als eures, aber das verwundert ja nicht so sehr, weil wir das schon lange Jahre Politik machen. Da könnt ihr sozusagen nochmal im Detail nachlesen, was denn unsere Vorstellungen und Überlegungen sind, auch zu dieser Frage Bürgerbeteiligung und Bürgerhaushalt. Wobei einfach zu sagen ist, weil es ein bisschen in Richtung Ressortverteilung also auch dann vorhin diskutiert wurde. In der Tat ist es so, und das wäre eine Frage, wie man das also in Zukunft verhandelt, dass also der Bürgerhaushalt beim Bürgermeister angesiedelt war und vermutlich auch angesiedelt sein wird, weil im Rahmen der Ressortverteilung, die also jetzt in der nächsten Wahlperiode dann verhandelt wird, es schon gesetzt ist, dass der Bürgermeister auch im Bereich Finanzen bekommt und damit sich sozusagen auch die logische Konsequenz ergibt, dass also beim Bürgerhauptmeister die Frage Bürgerhaushalt angesiedelt sein wird und in einem gewissen Sinne auch die Sache auch die Frage Bürgerbeteiligung, aber das würde jetzt vielleicht so weit führen, das nochmal im Detail zu erklären. Und was ich damit sagen würde, ist eben, dass da, glaube ich, der Inklusionspunkt auch vorhanden ist. Eine Sache, die uns auch sehr wichtig ist, also Bürgerhaushalt ist die eine Sache, das, wofür wir eben auch gewählt worden sind, wo auch unsere Prozente herkommen, sind auch die Dinge, dass wir in Richtung Open Government, Open Data unwahrscheinlich am Schieben sind und das ist eine Sache, die für uns sehr wichtig ist und da ist, das ist ja ressortübergreifend, dass das genau ein Thema ist, was von einem Stadtrat, der von uns unterstützt wird, mitgetragen wird, auf jeden Fall nach vorne geschoben werden muss. Das Thema, das ist nicht nur ein Abarbeiten von Sachthemen da sein kann, sondern dass die Art, wie dort gearbeitet wird, sich ändern muss. Und das muss jemand sein, der das in die Hand nimmt, der das kann, der Fähigkeiten da hat und da wirklich schiebt. Also so, und das ist jetzt ja in allen Behördenbereichen ein Thema. Es gibt natürlich welche, wo das mehr ein Thema ist als in anderen. Also da, wo sehr viel mit personenbezogenen Daten im Prinzip eigentlich sachlich abgearbeitet wird, ist das nicht so ein Thema. Aber egal, ob das jetzt Bereich Bauen ist oder Stadtentwicklung oder Schule, es ist überall das Gleiche. Und für uns muss halt erkenntlich sein, dass dort der Ansatz dahingehend ist, dass die Politik, die Verwaltung in der Bringschuld ist, von sich aus Dinge öffentlich macht, dass der Bürger da rankommt, dass da Strukturen geschaffen werden, dass da frischer Wind reinkommt. Das sind Dinge, die man immer wieder hört mit engagierten Bürgern, dass die sagen, wir würden ja gerne, aber wir laufen da überall vor eine Wand. Und das ist was, was ich wiederfinden muss. Unabhängig von dem Ressort. Kann ich finden, aber gegen die Auffassung. Was mich wundert, ist, dass wir jetzt, ihr seid jetzt die dritte Gruppe, mit der wir sprechen. Wir haben mit den Grünen gesprochen, wir haben mit der SPD gesprochen, wir haben mit euch gesprochen. Und eure drei Gruppen regieren diesen Bezirk seit was weiß ich nicht wann. Und wir müssen noch darüber reden. Es gab in den letzten Jahren dazu auch schon Veränderungen. Aber was du jetzt angesprochen hast, also in unserer zentralen Forderung, wir haben uns gerade uns darüber unterhalten, in der PDS damals schon und dann auch in der Linken, war immer, dass wir seine Wahlkreise haben wollten. Es hat so noch alte Parteiprogramme und alte Wahlprogramme und sonst was rauskam. Also das ist natürlich schon immer unsere Forderung. Dennoch, und das werden wir vielleicht auch dann merken, so ist man ja irgendwie, drängt man ja mal, wenn man neu irgendwo gewählt ist, dass sich da ja schwerer streiten kann. Also es gibt natürlich einen riesen Verwaltungsapparat. Und den zu schubsen und den vorwärts zu bringen, wenn wir dann sehen, ist natürlich nicht so gemacht mal mit dem Beschluss und so. Das ist alles langwierig und manchmal verzweifelt man auch daran. Aber wenn wir da zumindest eine gemeinsame Linie in dieser Frage kriegen, denke ich, dann kommen wir, auch wenn es immer viele Schritte sind, doch auch vorwärts. Wir haben da zumindest den gleichen Ansatz. Also, und das haben wir schon seit in dieser Partei. Wenn ich einfach nur auf deine Bemerkung eingehen kann, also ich glaube, mit einem müssen wir nicht so bescheiden sein, weil es ist zwar lange nichts passiert, aber ich weiß nicht, gerade letzten Jahr oder vor zwei Monaten haben wir auf Landesebene das Leserprojekt aufgemacht. Und das ist ja tatsächlich einfach von uns angeschoben worden. Also ich glaube, da muss man sozusagen, da kann man sehen, das sind jetzt nicht nur leere Worte. Ich hätte mir das auch viel früher gewünscht, aber ich weiß auch, dass irgendwas für eine Anstrengung dahinter steckt. Da war echt so ein Riesenapparat mit Hunderten von Beschäftigten und von verantwortlichen Abteilungs- und was auch immer zu leitern, dazu zu bringen, sozusagen da einen Stand zu ziehen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine wirklich Aushängeschild dann auch für uns, dass da wirklich auch Taten hinterlegen werden. Das haben wir durchaus auch wahrgenommen. Also wir kennen ja die Protagonisten alle. Also ich meine, die trifft man ja, ja auf den diversen Veranstaltungen. Das sind ja auch immer wieder die gleichen. Das ist auch nicht eine riesen Schar von Leuten. Daher ist uns das schon bekannt, dass das bei euch auch Thema ist. Und bei unserem Sitzvorsitzenden ist ja, glaube ich, auch ein bisschen dafür bekannt. Also. Zu den netzpolitischen Sprechern. Also ein Satz noch. Ich glaube, ihr habt vielleicht nicht ganz unrecht. Das ist natürlich jetzt durch euch, also eine Diskussion gezogen wird. Aber ich verweise das in der Tat nochmal auf unser Bezirkswahlprogramm. Das haben wir verabschiedet Anfang April, glaube ich, und haben es entworfen im Januar, Februar. Da war überhaupt noch nicht klar, was für eine Rolle ihr spielen werdet. Ja? Und da guckt einfach rein und schaut euch an, was wir für Gedanken entwickelt haben. Da habt ihr in unserem Denken keine Rolle gespielt. Ja, sondern es war einfach eine Diskussion in uns mit der Basis, wo wir die Ideen und Forderungen entwickelt haben. Gut, jetzt bekommt man also, totale Einigkeit. Das ist auch toll, wenn wir so viele Einigkeiten und gleiche Grundsätze haben. Das fordert unsere Zusammenarbeit eigentlich nur noch an. Genau, das können manche machen, die daraus entwickeln, oder einen Vorschlag. Ich habe eine Frage, die ich mir habe. Was sind eure Vorstellungen? Also ihr habt gesagt, ihr habt ja auch eine Überlegung, was irgendwie sein könnte. Vielleicht jetzt irgendwie der Zeitpunkt, dann hier oben auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, das wären jetzt mal unsere Vorstellungen, Überlegungen, weil sonst gehen wir hier weiter wie irgendwie die Katze um den heißen Brei herum. Das geht ja auch nicht weiter. Ja. Ihr seid theoretisch bereit, mit uns über die Setzung von den Stadtratsposten zu diskutieren oder werdet ihr auf euren juristischen Positionen bringen? Also wir hätten ein Angebot zu unterbreiten, also wir könnten ein Angebot unterbreiten, wozu ihr euch halten müsstet, sozusagen, logischerweise, wenn wir ein Angebot unterbreiten. Und umgedreht gehe ich davon aus, nach allem, was ich so gelesen habe, habt ihr auch ein Angebot. Hi. Und ganz ruhig da bleiben. Das ist auch dazu. Die Angebote kann man, also ich kann nur sagen, wir können die Angebote auf den Tisch packen gegenseitig. Da kann man sich dann erstmal verhalten. Oder man sagt, wir bleiben weiter nebulös. Also, das ist jetzt einfach die Frage. Ja, dann los! Ja, was können wir Konkretes sagen, ist die Frage. Ja, wir können einen Kandidaten benennen, der nicht von der Basis abgehört. Ja, aber das bringt nichts, weil wir dann nach dem Willen bestimmen können. Weil er noch abgestimmt werden muss, genau. Aber das ist doch bei den Linken das Gleiche, haben wir gehört. Oder ist das bei euch schon fest? Wir können Angebot unterbreiten. So, dieses Angebot, sozusagen, müsst ihr euch zu verhalten. Wir müssen selbstverständlich anhand eurer Reaktion, wie gesagt, ich gehe davon aus, ihr habt auch ein Angebot, zu dem müssen wir uns ja auch verhalten. Das muss natürlich bei uns alles zurück in die Zukunft vorstellen. Also, ja, wie bei uns. Ja. Ihr seid da geübter, sprecht doch mal. Nein, ihr redet doch vom Wählerwille. Also müsst ihr doch ein Angebot haben, wo ihr meint, wo der Wählerwille, den du da von innen gerade. Also genau, wenn der Wählerwille akzeptiert werden soll, dann hätten wir das Vorschlagsrecht und wir hätten dann einen Kandidaten vorzustellen. Ja, also. Das heißt, wir haben ja natürlich nur einen Kandidaten. Bei uns muss die Basis die Vorschläge machen. Es war allen, nicht alles. So, die Sache ist, also ich habe mich bereit erklärt, das für die Piraten zu machen und würde das auch gerne machen. Aber die Sache ist, ich kann hier nicht für mich selber Werbung machen, ohne dass die anderen Mitbewerber in der Partei hier selbst auch für sich Werbung machen können. Also ich wäre möglicherweise einer, der da im Rennen ist, aber es können neben mir noch ganz andere im Rennen sein. Das wären unsere parteiinternen Vorschläge. Aber es wäre der erste Name, den wir in die Runde werfen. Das ist sozusagen bei uns, Leute, wenn wir jetzt das alleinige Vorschlagsrecht hätten und auf niemanden gucken müssten, dann würden wir das machen, wie wir das bei den Piraten machen. Dann würden sich die Kandidaten bei uns auf der Gebietsversammlung vorstellen und wir würden nach einem Präferenzwahlverfahren unseren Kandidaten auswählen. Leider sind wir nicht in der Situation. Ansonsten würde das genau so ablaufen. Und jetzt können wir natürlich nebulös, wir können jetzt einen Kandidaten nennen, wir könnten jetzt auch die anderen zwei Kandidaten, von denen ich weiß, die es gerne machen würden, könnten wir jetzt auch noch ins Rennen schicken, aber wir wüssten noch nicht mal, ob derjenige dann tatsächlich von der Basis dann eben bestimmt werden würde. Das ist unsere Schwierigkeit dabei, die wir da haben. Aber ich denke, dass zum Beispiel der Andreas ein Kandidat wäre, der sehr gute Chancen hätte, von unserer Basis ausgewählt zu werden. Aber lass mich doch mal einen praktischen Vorschlag machen. Also, fragt uns sozusagen bei euch in der Basis nach. Also, macht die Präferenzwahlverfahren, dann sprechen wir viele. Also. Naja, wobei, ich habe das jetzt ehrlich gesagt oben ein bisschen anders verstanden. Also, wir können ja, du sagst, es ist eine formale. Ich sage mal, also, es ist natürlich auch ein Wählerwille. Wir sind ja nicht mit drei Mann in die BVV gewählt worden oder so. Ne? Also, wir sind ja sieben. Und es gibt die juristische Position, die bis jetzt unangefochten ist. Das heißt, es gibt ein Vorschlagsrecht, da steht euch mit acht Leuten zu, da steht uns mit sieben Leuten zu, so einfach ist es. Eigentlich hätten wir neun gekriegt. Oder ja. Okay. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht philosophieren. Ihr sagt, ihr seid dann möglicherweise, also ich habe noch nicht mal gehört, dass du sagst, also ist schon definitiv, müssen die drei selber entscheiden. Ich meine, das ist zunächst eure Entscheidung, aber ich habe das so verstanden, dass wir heute auch mal ausloten wollen, ob es dann Möglichkeiten gibt, so mal auf eure Mail, außerhalb, also was wir jetzt nicht unbedingt, ihr habt geschrieben, es kann auch jemand von den Linken sein, es kann jemand außerhalb der Linken sein, es kann jemand von den Piraten sein, und es kann jemand außerhalb der Piraten sein. Was wir jetzt hören ist, das muss jemand von den Piraten sein. Oder verstehen Sie? Das ist das beste Angebot. Deswegen denke ich doch, vielleicht wäre es möglich, einfach mal zu gucken, ob es da eine Möglichkeit, ob es da eine Annäherung gibt, was dann Anforderungen die ihr jetzt auch formuliert, an mögliche Kandidaten oder sowas wäre, wo man dann sagen könnte, wir haben jetzt jemanden, der diesen Anforderungen erfüllt und ihr möglicherweise auch oder so. Okay, also als nächstes ist Felix dran, dann habe ich die selbst aufgeschrieben, dann ich mal. Ja, also das ist ganz einfach so, Vorschläge für den Kandidaten, die unsere Basis dann anstellt, können wir quasi beliebig viele bringen. Und insofern ist es auch sinnvoll, sich gemeinsam zu überlegen, ob wir vielleicht irgendwie einen total tollen Kandidaten finden, den wir beide unserer Basis brauchen. Ja. Es ist nicht so, dass irgendwie festgeschrieben steht, dass es in der Piratenpartei nicht da sein muss. Irgendwie muss im Endeffekt der Beste da von der Basis bestimmt werden. Und wenn ihr da, ja, oder wenn uns jemand besseres noch einfällt, und dann kann sich das immer noch ändern. Aber wir können da jede Menge Vorschläge bringen und das bleibt halt nicht auch Andreas beschränkt. Also bloß nicht, weil irgendwas gefällt gerade immer gar nicht, wenn immer einer da steht. Mhm. Aber ihr müsst auch Kriterien oder sowas haben, wo man abgeht oder danach. Also, es wird am Ende wahrscheinlich so offen laufen, dass wir ein paar aus der Partei haben, die es gerne machen würden, die stellen sich dann zur Wahl. Und möglicherweise haben wir hier ein paar Vorschläge, die werden auch zur Wahl gestellt. Ihr könnt auch gerne kommen und mitmachen und für die reden. Und dann wird die Basis darüber abstimmen vom Hintergrund, was wir hier beredet haben. Wenn wir uns hier total einig sind, wir haben da einen super Kandidaten, den wir alle haben wollen, dann gehen wir zur Basis hin und sagen, hey, wir haben uns verabredet, wir haben ja einen Kandidaten, den wir alle haben wollen. Das spricht doch für den. Und dann muss die Basis sagen, ja, das spricht wirklich für den und wir wählen den. Ja, also ich denke, das ist wichtig, dass er einfach unsere Inhalte überbringt. Was ist jetzt für ein Mensch, ist irgendwie, was der für ein Parteiprogramm ist, ich kann mich da bloß anschließen. Das ist nicht unbedingt zwingend, dass das jetzt ein Pirat ist. Also, wir können uns auch andere Kandidaten vorstellen. Und dann müssen halt die entsprechenden Angebote und die entsprechenden Qualifikationen da sein. Und so sehe ich die Stimmung gerade bei uns in der Partei. Ja. So dieses ja, um heißen Brei. Moment, es geht irgendwie uns darum, wenn jetzt von der Linken einfach das Vorschlagsrecht kommt, ein Vorschlag, so mit uns nicht abgesprochen, eben steht darauf, das ist keine Umsetzung des Wählerwillens, so dass wir halt da schon mitreden wollen. Also zu dem Wählerwillen möchte ich mal was sagen. Also natürlich haben eure Kandidaten für die GVV und für die AP auch nicht mehr Hausnummer kandidiert haben, natürlich auch mit Recht in unser die GVV einzurücken. Und dann gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass der Abschluss hat. Ja, aber weil immer vom Wählerwillen sagt, der Wählerwille sagt auch, wir möchten euch in der GVV haben. Also jetzt nicht hier so den Abschied. Die Möglichkeiten sind natürlich sowohl in das Abgeordnete noch sehen, als in die GVV zu gehen. Und wir müssen natürlich auch darüber nachdenken. Wir haben natürlich auch gute Kandidaten, über die wir nachdenken. Und wir haben, auch wenn es sich nicht in dem Wahlergebnis so 1:1 widerspiegelt, ich versuche in den vergangenen 5 Jahren eine recht ordentliche Kommunalpolitik zu machen. Und wir würden an einigen Stellen auch ganz gerne in bestimmten Bereichen weiterarbeiten. Und da kommt dann natürlich, also wir sollten natürlich dann auch drüber nachdenken, ob möglicherweise auch Kandidaten, die bei uns schon in der Zeit gearbeitet haben, auch in Frage stehen. Also, dass wir auch mal darüber nachdenken, wo ist eine bestimmte Kontinuität, wo ist der Sache auch Fortschritt, weil ich ja gerade versucht habe zu erklären, dass man ja wirklich über 4 Stunden immer vorwärts kommt. Und ich denke, solche Aspekte sollten man auch umsetzen. Also ich habe ja vorhin gesagt, sozusagen auch wir hier können immer nur sozusagen dann Sachen mit zurücknehmen bei uns im Rat. Ich will einfach nur mal sehr deutlich sagen, also wir können hier nicht sagen, super, du bist es oder du bist es. Kleiner organisatorischer Hinweis. Ich bin starker Raucher, aber wir haben uns entschlossen, mit mir hier in dem Raum nicht zu rauchen. Okay. Achso, ja. Vielleicht vorher ist vielleicht nicht so deutlich angesagt und ich mache jetzt auch keinen Vorwurf. Unterstütze ich als Raucher diesen Vorschlag? Ich bin sehr starker Raucher. Ja, aber müssen ja, wir haben vorhin keine Ansage gemacht. Das Problem ist, wir können nicht großartig Pause machen, weil um 20:45 Champions League. Das heißt, wir gucken alle gemeinschaftlich Fußball und reden dabei weiter, aber so ruhig wie jetzt wird es halt nicht mehr sein. Okay, du warst noch dran. Also ich will einfach nochmal deutlich sagen, auch wir können immer nur sozusagen, außer dass wir natürlich jetzt alle gerade schön twittern und eh alle lesen können, aber egal, wir müssen sowas auch zurückkoppeln bei uns an die Basis. Deswegen wäre jetzt einfach sozusagen nochmal, ich wiederhole nochmal einen Vorschlag. Es macht für uns relativ wenig Sinn, dass wir sozusagen zu uns im Bezirksvorstand gehen und sagen, Andreas würde das machen. Dann mal hypothetisch reden wir im Bezirksvorstand über und der Bezirksvorstand und bei uns die Basis sagt, finden wir Knorke den Kandidaten, machen wir. Und dann kommt, zwei Wochen später, kommt hier und sagt, aber im Übrigen hat sich bei uns die Basis als Kandidaten entschieden für Meier oder Müller. So. Da hätten wir wieder keine Schuss. Deswegen nochmal mein Vorschlag, sozusagen, wir sagen rein rechtlich, wiederholt aber rein rechtlich, nach unserer Auffassung rein rechtlich, ja. Ja, nach unserer Auffassung rein rechtlich hätten wir das Vorschlagsrecht, wenn ihr nicht zu 9 oder 8 in die BVV einzieht. Ja, ihr könnt theoretisch auch Angebote machen, ihr habt auch Überlegungen. Mein Vorschlag wäre einfach, ihr habt die Chance bei euch erstmal zu klären, welche Leute habt ihr, dann treffen wir uns wieder, dann reden wir hier nochmal über Kandidierende oder Kandidaten und gehen dann zurück in die Basis. Also das wäre jetzt mir das Liebste. Da würde ich ja fast sagen, da müsste man ja theoretisch den Schuh umdrehen, weil ja wenn das der Fall so ist, wie er ist, dann habt ja ihr das Vorschlagsrecht und wenn wir das dann gemeinsam machen, müsstet ihr ja einen Kandidaten bringen, zu dem wir dann nicken. Also das ist ja, eigentlich ist es ja dann andersrum, ne? Eigentlich ist es nämlich gar kein Problem, aber ich würde euch herzlich einladen, ihr habt ja irgendjemanden jetzt im Kopf, dann schickt den doch jetzt mal bitte mit in dieses Rennen rein, dass wir den von Anfang an irgendwie auch sagen können, also die Linken schlagen den und den vor, nur damit man irgendwie mal den Orientierungspunkt hat. Also das wäre, glaube ich, hilfreich. Also weil wenn euer Kandidat, den ihr jetzt habt, haushoch, irgendwie sofort die Zustimmung unserer Basis kriegt, dann werden wir das Fazit erleichtern. Falls nicht, weiß man auch, wie kritisch das gesehen wird, ob er mit Pauken und Trompeten sozusagen durchfällt oder knapp im Rennen liegt. Das wäre einfach hilfreich. Es gibt bloß noch eine Sache mal nur zu bedenken. Also, die Sache ist auch nicht ganz juristisch so einfach. Also angenommen, wir würden, es bleibt dabei, ihr zieht mit 5 Leuten ein. Mhm. Und die Linke sagt, gut, wir verzichten, weil wir der Meinung sind, die Piraten sollten das haben. Dann ist die Sache auch nicht so automatisch, dass ihr dann ein Vorschlagsrecht habt, weil das geht ja weiter. Also nach der Wand, nach dieser blöden Berechnung, kann man jetzt zustimmen oder nicht, fällt nach der Berechnung das nächste Vorschlagsrecht, wo wir verzichten, nicht etwa an euch, sondern an die SPD oder die Grünen, müsste man das mal ausrechnen. Wahrscheinlich erst die SPD, dann wieder die Grünen. Also ich will nur darauf aufmerksam machen, also die Rechnung ist nicht ganz so einfach, dass wir das jetzt untereinander nur ausmachen. Mhm. Ja, also Also im Endeffekt ist ja so, dass irgendwie der juristische Streitpunkt im Augenblick ist, ob wir vorschlagen können oder ob ihr vorschlagen könnt. Das ist ja das, wo man sich theoretisch drüber streiten könnte. Wenn wir uns aber irgendwie schaffen, auch einen quasi gemeinsamen Kandidaten zu einigen, dann ist es im Endeffekt egal, wer von uns den vorstellt. Und dann könnte man auch sagen, dann schlägt die Linke den Kandidaten vor, der kriegt auch die positive Stimme von den Piraten und dann hätte man das juristische Problem in dem Fall abgegessen. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch, also meine persönliche Meinung, halte ich das für viel vernünftiger, als wenn wir irgendwie jetzt anfangen, uns da zu streiten und wir verlangen, ihr verzichtet, weil ich glaube nicht, dass es unbedingt passieren wird. Wir wollen auch nicht unbedingt verzichten, aber bevor wir da streiten, wäre es irgendwie meiner Meinung nach das praktikabelste und am schnellsten irgendwie was änderndste, wenn wir uns auf den Lernen irgendwie gemeinsam auch mit den Kandidaten einigen, den einer von uns beiden dann vorstellt. Ganz persönlich. Das wäre der beste Weg. Warum bringt ihr mal bitte euren Kandidaten ins Spiel? Ich bin jetzt neu. Okay, ich fahre jetzt eine Delegation zurück. Also wir hätten das Angebot von Peter Stindler. Vielleicht könntet ihr dann, gehe ich mal gleich in die Offensive, sozusagen, wenn ihr eine interne Basisbefragung macht, sozusagen fühlt dann auch bitten, sozusagen bei euch in die Basisbefragung oder die Basisdebatte ihn mit einzubeziehen. Mhm. Das ist doch eine Idee. Ich meine, wir könnten eine Abstimmung bei uns machen und könnten die Kandidaten der Linken mit reinnehmen und die Linken könnten Kandidaten, die wir mit aufstellen, mit zu ihrer Basis bringen. Also das ist nicht so, wir könnten einfach quasi das Verfahren nicht so einbringen, dass wir sagen, ja, wir machen halt irgendwann demnächst eine Piratenversammlung und da packen wir einfach alle Kandidaten, die überhaupt irgendwie auf der Agenda stehen, mit rein und unsere Basis stimmt dann drüber ab und ihr lasst dann parallel eure Basis abstimmen. Das wäre total basisdemokratisch. Da müsste man natürlich gucken, weil wir wahrscheinlich zwei verschiedene Ergebnisse bekommen werden, wie gewichtet man die da einbringen könnte. Weil es wird zwei verschiedene Ergebnisse geben, dann könnte auch jede Seite, also wir machen ja Abstimmungen in der Regel nach einem Präferenzwahlverfahren, das heißt, können 3, 4, 5 Leute jetzt antreten oder auch mehr, dann wird in einem Wahlgang, damit es keine taktischen Spielchen gibt, wird nach einem Präferenzwahlverfahren gewählt und am Ende gibt es ein Ergebnis mit einer bestimmten Reihenfolge, der ziemlich genau die Stimmung der Basis abbildet. Dann müsste man natürlich gucken, wie man dann diese verschiedenen Ergebnisse, die mit Sicherheit in beiden Fraktionen auftreten würden, kombinieren könnte. Das wäre natürlich mal was ganz Spannendes, was die Welt noch nicht gesehen hat. Ja. Ist das denn grundsätzlich überhaupt eine Idee, mit der ihr leben könntet? Also, wo du mir nachdenken könntet? Also, sozusagen, wenn wir uns darauf verständigen, dass ihr sozusagen uns nochmal übermittelt, was so bei euch als Vorschlag vorhanden ist, müssten wir das natürlich sozusagen bei uns mit zurücknehmen. Ich würde nur gerne, dass ihr dann unseren Vorschlag auch, glaube ich, euch auch verstanden, bei euch in die Debatten mit einbringen. Und dann müssten wir, wenn die Ergebnisse da sind, uns wieder treffen. Ja. Achso. Na, Felix? Ja, also das Ding ist, wir haben sowieso über die Zusagen gesprochen, wo wir genau das noch mal klären müssen. Ich weiß nicht, wie doll jetzt da die Zeit bleibt. Also, im Augenblick war unsere Idee der 9. Oktober und also früher wird es bei uns in der Kriegsversammlung eingegangen. Es ist der 5-minütige Zeitpunkt. Es ist ja noch die Frage, ob ihr euch um den zeitlichen Rahmen abgesteckt habt, in dem ihr von uns was hören wollt. Die Frage ist, ob wir halt in diesem Verfahren die Türen aufmachen und sagen, bitteschön, Leute von draußen, die der Meinung sind, wir können das auch, die kommen da dazu. Auf beiden Seiten. Wann habt ihr denn die Ernennungs-, wie nennt ihr das, Hauptversammlung, Hauptvollversammlung? Also ich fange mal anders an. Bei uns wird nächste Woche nichts stattfinden, weil ziemlich viele Leute auch in der Verhandlungsdelegation gar nicht da sind. Das heißt, irgendwie, ihr habt am 9. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben auch die Einzelheit, aber das ist der Termin, der im Raum steht. Ja. Okay, so. Das heißt sozusagen, auch bei uns ist vorher keine Entscheidung, aber ich habe jetzt gerade sozusagen das Bedürfnis bei meiner Fraktion gegeben, mal kurz mal Auszeit zu nehmen. Würde ich gerne nachkommen. Darf ich mal noch eine Frage stellen? Weil, also das ist mir so meine persönliche Idee ist, ich weiß nicht, ob die auch gegen die bestößt, das ist die Idee zu machen, dass man den Kandidaten gemeinsam in einem Wahlgang bildet. Man könnte irgendwie abgesandt der einen Basis, abgesandt der andere Basis nehmen, alle Kandidaten vorstellen lassen, Präferenzwahlsystem und alle stimmen ab. Ja, die Frage ist die Gewichtung. Du musst jetzt erstmal eine Auszeit geben. Also okay, alles klar. Ja, voll rein. Ja, eine Vertagung von insgesamt oder jetzt? Nein, jetzt mal kurz. Ihr geht rauf und kommt wieder. Ja, genau, wir gehen rauf. Es ist wieder ein Familienduell. Das ist für alle zusammen schon. Du hast nicht automatisch weiter produziert worden, ne? Weiter im Stream laufen. Ich habe die Aufzeichnung also ich streame, das ist recht reich an etwas. Da erzähle ich am Anfang eine Reihe vor. Den Link kann ich dir auch gleich noch schicken. Also ja, das ist mein auch mal kurz. Das ist doch mal eine ganz interessante Entwicklung. Das wäre natürlich was ganz Neues von einer gemischten Basis. Das ist ganz anders. Wir müssen dann wahrscheinlich gehen raus, ne? Weil es ist ja recht fruchtbar. Genau. Aber das war ja vorgeworben. Also das wird das in die nächste rein. Ja, vielleicht kommen wir mal gucken, vielleicht kommen die ja jetzt rein und sagen, okay, wir müssen das eh erstmal alles besprechen, weil. Ja. Du würdest uns eh bestätigen, kann ich gar nicht erstmal hören wollen, dass wir das so überhaupt. Anders geht's nicht. Wenn wir. Das ist sowieso die ganze Zeit frei. Wir haben das hier nur in Beschlag genommen, weil sonst noch keiner da ist. Aber letztlich Fußball kommt. Ja. Das wolltest du doch hören, oder? Ja, ja. Nein. Wir haben ja Halina gefragt, ja? Ja, okay. Setzen, aber ich meine, die Leute, die hier sitzen, wollen vielleicht auch das Fußball gucken. Deswegen würde ich die Sachen nicht wegräumen. Ja, aber deswegen sage ich, das heißt nicht nur, weil wir jetzt hier aufhören, heißt das nicht, dass wenn ich hier sitze, und Fußball gucke. Aha. Bleib sitzen. Du kannst da sitzen bleiben, weil das sagst du sowieso nicht. Ach Mann, ich ich habe noch nicht rausgefunden, wann das Ding das letzte Mal gehört hat. Ich weiß nicht, also wir werden jetzt nicht mehr quatschen, aber es kann durchaus sein, dass wir hier alle weiter gut sitzen bleiben. Also Rederunde ist fertig oder was? Rederunde ist fertig, kann ich dieses Video erst noch mal? Es kann sein, dass die sagen, okay, wir vertagen das und dass wir jetzt hier mit Super gucken. Ja, dann komme ich mit dem Scheiß einfach raus. Also reden werden wir hier definitiv nicht mehr, aber es kann sein, dass wir hier Fußball gucken. Ja, hier drinnen nicht, hier ist der Fußball, das ist klar. Aber wenn die sagen, sie wollen jetzt eh absprechen, dann können wir hier auch Fußball gucken. Ich hätte die Teufel tun. Kinski sollte übrigens deutlich mehr Lulz geben. Fußball ist für die Basis, früher. Früher. Privacy Disclaimer, der Stream zeichnet noch auf. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es ausmachen soll und wann ich es ausmachen soll. Mit Doppel-T? Du hast einen Audio-Stream oder was? Ja, genau. Der wird auch immer am Server jetzt gepuffert, oder? Nee, da können Leute jetzt in Echtzeit zuhören. Das ist so der Gedanke. Das macht doch keiner. Sagst du so, gegenwärtig hören 9 Leute zu, spitze 15 Menschen zugehört. Ja, hab ich okay. Am 27. Oktober. Also scheint zu klappen. Aber speichert wieder so. Ja, doch, hier auf meiner Festplatte. Also, könnt ihr euch hinterher auf Soundcloud anhören. Ja, nee, aber ich meine, der ist ja irgendwo abrufbar. Ja, der wird abrufbar. am Abend, und wenn die im Abgeordnetenhaus das gemacht haben, können sich am selben Abend noch die BVV noch konstituieren. Aber die Reihenfolge muss da so sein, dass Abgeordnetenhaus vor BVV. Genau. Das ist halt aneinander gekoppelt. Also falls sie das aus irgendeinem Grund nicht machen, dann fallen die BVV am Abend alle flach. Der Herr Friedrich ist halt derjenige, der bei unserer Basis natürlich das beste Standing hätte, wenn man ihn da trennt. Das kann er doch selbst machen. Sieht lecker aus, auf den Strom. Ja, sicher, das ist ja der Lege am Tisch. Das ist doch ein Mensch, ich glaube, abends ein Kaugummi. So. Dankeschön. Ja, okay. Aber das ist ja schon mal gut. Und dann ist es abgebrochen. Das geht wieder. Also ist das hier unser Pegel, der läuft? Mit dem eingebauten Mikrofon von dem Mac, das gut genug? Klappt in der Regel. Aha. Wenn der Luft da angeht, dann rauscht es ein bisschen, aber klingt ja bis gut. Das ist ja ein ganz grauseliges Mikrofon. Ja, nee, den kann man auch zur Seite nehmen. Das geht ganz gut. Scheiß Apple sind einfach gute Geräte. Ich weiß. Ein bisschen halbwegs gut gebaut, ja. Das wird ja ein Spaß, dass sie der zusammenschalten. Insofern ist das natürlich doppelt und dreifach tricky, die ganze Geschichte. Nächste Legislatur Themen wie Transparenz und Partizipation vorwärts bringen. Open Government wollen wir nach vorne schieben. Wir wollen natürlich die Bürgerbeteiligung nach vorne schieben und da werden wir uns mit der SPD mal zusammensetzen und versuchen auszuarbeiten in so einer Art Workshop, was ist bisher gelaufen, was ist daran schlecht und was können wir dazu besser machen. Und das war halt schon noch vor der Wahl verabredet. Die Piraten haben schon überall Landesorganisationen. Die Piraten haben überall schon Landesorganisationen, also sprich bereit für die Bundestagswahl. Ich kann nicht für alle Landesverbände sprechen. Es gibt sehr gut aufgestellte Landesverbände und es gibt Landesverbände, die noch nicht so. Entweder hast du irgendwie, wenn du einen Parteistatus zu erhalten, ist ja wichtig. Entweder musst du an Unterschriftenlisten rumrennen dann zur Wahl, ja, oder eben nicht, weil du Parteistatus hast. Ich denke mal, das wird schon die Stärke haben, dass wenn ein Landesverband schwach ist, dass der von einem anderen Landesverband so unterstützt wird. Dass man da nicht unterstützt. Da habe ich keine Zweifel. Okay. Dann habe ich noch ein Papier. seit der Berlin-Suche halt deutlich stärker aufgestellt ist. Klar. Die als anderen. Wir können uns vorpommern mit Sabine aus. aber komm, also. Das Ding ist ja eben der Parteistaat, das muss sagen. Ist er fertig? Mittlerweile ist Fußballzeit. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier draußen verlagern. Also wir haben auch gar nicht gedacht, dass wir gleich so reinkommen und gehen können. Und Sollen wir nicht draußen sitzen? Ja, wir können das eigentlich ganz unkompliziert jetzt draußen im Stehen machen, oder? Das ist uns so unfreundlich. Lass uns draußen sitzen, weil hier. Also wenn wir uns hinsetzen wollen, dann würden wir einfach rasch zwei Tische zusammenrücken. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wie lange euer Abschlussplädoyer sein soll. Nicht lange. Na, dann können wir das einfach rasch im Stehen machen, weil Vorsicht, einige der Bänke sind nass. Also, ja, ich habe mich vorhin schon draufgesetzt und fand das nicht so toll. Aber da vorne ist mehr. Wir sind noch geschlossen da. Einige sitzen, einige holen sich gerade einfach neues Bier. Ja gut, dann setzen wir uns einfach dahin, gut. Herrschaften, es geht weiter. So. Wo wollen wir denn? Haben wir hier ein Eckchen? Wollen wir uns gleich da hinten in das Eckchen bauen? Naja, du findest hier besser? Okay, wenn du das sagst. Ja, will ich ja nicht streiten. Weil da jetzt Fußball schon läuft. Es war doch von vornherein klar, dass es hier eine Deadline gibt. Ja. Ja, genau. Wir stehen einfach die Bänke so hin, dass wir uns alle angucken können. Guter Plan. Auch nass. Ja, halt zwischen den Lappen. Ah ja. So, ja. Magst du mal rasch mit anpassen, dann füllen wir den Tisch. Füllen wir den Tisch nach hinten und heben dann die Bank zu. Setzen wir uns davor. Dass er nicht mehr konstruktiv gespräch wird. So. Hier kommt ein Lappen. Ja, cool. Das ist, glaube ich, hier nicht benötigt. Ich mache euch was mit Bank. Ja, ist trocken, oder? Wo waren die Lappen jetzt? Ach, da drüben. Mal gucken, wo ich mich am besten hinsetze. So, ihr versteckt euch jetzt hinter eurem Tisch, oder wie? Nur nicht unbedingt. Im Sinne der Gleichberechtigung solltet ihr vielleicht die Bank einfach davor tun. Dann sitzen wir einfach ganz produktiv im Kreis. Wollen wir kurz, kommt gleich wieder, wollen wir rasch die Bank hier vor den Tisch stellen? Rausch, ram! Walten Sie Ihres Amtes. Weißt du, ich meine? Julia, kannst du mal anfassen, das ist denn die Bank? Julia? Oder Jets, oder wie auch immer? Du bist hier mit der Erfahrung. Ich hoffe, wir haben ausreichend. Ja, wenn du mal. Bei uns kurz besprochen und unser Vorschlag wäre einfach, dass ihr bei euch einfach mal unseren Vorschlag prüft, mit Knut redet, überprüft, ob eure Ansprüche an Knut gut wären, Knut die erfüllen kann, also dass ihr einfach mit Knut redet und euch dazu verhaltet und uns dann sozusagen mitteilt, wie ihr das seht. Und dann würden wir kannst du ein paar Stichpunkte sagen, warum wir den Knut Julia, wir machen das. Jana, wir machen das vielleicht gerne. Und ich würde einfach noch direkt die E-Mail mit der Einladung an die Gebietsversammlung dann weiterleiten, zwecks genauen Terminen, weil wir noch nicht wissen, ob hier oder in der Pflugstraße. Das müssen wir noch gucken. Und das wäre ideal, wenn du einfach vorbeikommen könntest. Bei der Gebietsversammlung. Und dich uns einfach vorstellen. Und unsere Gebietsversammlungen sind öffentliche Versammlungen, das heißt, da kann sowieso jeder hinkommen. Wir akkreditieren da, das heißt, wir können bei Abstimmungen unsere Piraten identifizieren. Und das kann dann da durchaus auch bunt sein. Also das ist eine Art, wie wir an alle Dinge versuchen ranzugehen. Das heißt, ihr könnt da alle aufschlagen auch. Ja. Also, klar. Aber das wäre sozusagen jetzt einfach, dass wir sagen, prüft doch einfach mal und meldet euch dann. Genau, dann machen wir unsere Gebietsversammlung, schicken noch die Einladung auch an euch, dass ihr gerne vorbeikommen könnt. Und dann wird man sich entweder dort schon sprechen, beziehungsweise machen wir danach den nächsten Termin im Zweifelsfall einfach aus. Die Frage, stellt ihr euch das so vor, dass du dich dann bei uns sozusagen unserer Basis zur Wahl stellst schon, dass wir dort ein Basisvotum einholen schon? Oder... Weil das ist ja das müssten wir in die Tagesordnung reinschreiben, dass unsere Basis sozusagen über euren Kandidaten abstimmt, ist ja alles was wir noch nie gemacht haben, irgendwie sowas. Ja, ich kann und will mich nicht in eure sozusagen Strukturen einmischen. Sozusagen. Nee, also bei uns wäre das kein Problem. Die Frage ist eher, wie hoch ist die Akzeptanz von unserer lockeren Struktur bei euch? Also ist es eher die so? Die lockere Struktur würde ich ja gerne mal kennenlernen. Nein, aber also ist es eher so, dass du dich einfach so mal quasi vorstellen möchtest, aber quasi außer Konkurrenz bei diesem Abstimmenverfahren? Oder würden wir dich jetzt sozusagen mit auf die Kandidatenliste setzen? Der Kandidat selbst schon auch entscheiden. Ja. Ich denke, darüber werden wir uns am Donnerstag im Bezirksvorstand auch nochmal zu beraten haben. Das ist meines Erachtens, sage ich jetzt erstmal so, unüblich. Ich betrachte mich als Vorschlag der Linken mit einer langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung. Und ich würde mich gerne mit dem, was ich einbringen kann und sozusagen auf der Suche, die so schwer nicht sein dürfte, nach Gemeinsamkeiten, was auch Schwerpunktsetzungen im Bezirksamt betrifft und wie man Fraktionen und einen Stadtrat dann der linken Piraten, wie man zusammenarbeiten kann, darüber würde ich mich gerne unterhalten. Okay. Gut. Dann soll es so sein. Dann werden wir einladen dazu. Jo. Dann schreibe ich heute Abend auch. Hey, cool. Okay. Ja, wo ist denn die Julia? Da. Ja, magst du ein Schlusswort halten? Ansonsten würde ich das einfach ganz unkompliziert machen. Von Basisgruppe zu Basisgruppe. Und sagen, danke, dass ihr hier wart. Auf jeden Fall. Ja, war uns eine Freude. Und wenn ihr euch das Gespräch nochmal anhören möchtet, wie eben schon alles zugeschickt. Ich werde die nächsten Tage wahrscheinlich einfach einen Link twittern zu der Audiodatei und... Ja. Ohne Scheiß, es haben uns zu Spitzenzeiten 15 Menschen zugehört. Also das Interesse scheint da gewesen zu sein. Fand ich nicht schlecht. Gut, na dann, schönen Abend und viel Spaß beim Fußball.